Deine Zeit ist nun gekommen, denn die Zukunft wird sehr hart. Doch ich sehe es nur verschwommen, für die Menschheit ist es aus. Denn die Erde wird sich rächen, weil sie schon lange krank ist durch Atomverbrechen. Politiker im Amt sagen, das ist nicht gefährlich. Und für unseren Eigenschutz sind Waffen unentbehrlich. Hey, lächerlich, es geht doch wieder nur um Macht. Weißt du, was Atommüll aus deinen Kindern macht? Es ist Zeit, sich diesem Unsinn zu entziehen. Was wir zum Leben brauchen, dafür braucht man kein Regime. Es lohnt sich nicht zu kämpfen, denn das Geld hat zu viel Macht. Es lohnt sich nur zu hoffen, denn darin liegt unsere Kraft. Also löst euch von den Dingen, die euch nicht behagen. Denn löst ihr euch davon, kommt die Antwort aller Fragen. Ein freies System ohne Macht und Korruption. Wird danach gelebt, erhältst du für die Mühe Lohn. Das ist Project X, also komm zusammen. Das ist Project X, also komm zusammen. Das ist Project X, also komm zusammen. Das ist Project X, Project X. Das ist Project X, also komm zusammen. Das ist Project X, also komm zusammen. Das ist Project X, also komm zusammen. Das ist Project X, Project X. Es gibt nichts mehr zu sagen, denn die Antwort aller Fragen sind verborgen in der Seele und nur sie kann dich beraten. Jetzt fang schon endlich an, an dich selbst zu glauben. Da wird es für sie schwer, deine Gedanken auszurauben. Hast du es geschafft? Ja, dann wird es sich so zeigen. Denn du bist bald bereit, weiter mit uns aufzusteigen. Die NWO mit den globalen Systemen werden wir mit Freude auseinandernehmen. Das ist Project X, also komm zusammen. Das ist Project X, also komm zusammen. Das ist Project X, also komm zusammen. Das ist Project X, Project X. Das ist Project X, also komm zusammen. Das ist Project X, also komm zusammen. Das ist Project X, also komm zusammen. Das ist Project X, Project X. Das ist Project X, also komm zusammen. Das ist Project X.